1. Moses und die Ältesten Israels wiesen das Volken, sämtlich Gebot, die ihnen an jenem Tag auferlegt, gewissenhaft und one Ausnahme zu befolgen. 2. Sobald sie den Jordan überquert hatten, das Land zu betreten, das der Herr ihnen schenkt, sollten sie Großstein aufstellen und dies mit Kork bestreiken. 3. Auf die Stein sollten sie alwert des Gesetzes schreiben, damit sie das Fruchtbarland, das Gott ihnen gemäß seinem Versprechen zugesagt hat, in Besitz nehmen konnten. For, nach der Überquerung des Jordans war es ihr Pflicht, die Stein auf dem Berg Ebel zu errichten und sie, weihut befohlen, sorgfältig mit Kork zu übersehen. 5. Zu dem Sultan sie dort dem Herrn einen alter aus Steinen bohren, wobei ausdrücklich kein Eisens Werkzeug zur Bearbeitung der Stein verwendet werden dürfte. 6. Dieser alter für den Herrn must aus natürlichen, unbehorenen Steinen bestehen, auf denen sie im Anschließen Brandopfer als Zeichen ihre Hingabe darbringen sollten. 7. Dort sollten sie auch Heilsopfer schlachten, gemeinsam essen und in der Gegenwart des Herrn ihr Freud über die göttliche Führung am Ausdruck bringen. 8. Es war von entscheidender Bedeutung, dass alwert Diocese Gesetzes in einer sehr deutlichen und gottlesbaren Schrift auf den Steinen festgehalten werden. 9. Moses und die Levitischen Priester erklärten dem gesamten Volk Israel, dass sie durch diesen Bund nun offiziell das rechtmäßige Volk des Herrn geworden seien. 10. Infolgedessen forderten sie das Volk auf, der Stimme des Herrn zu gehorchen und die Hut verkündeten Gebot und Satzungen in ihrem Alltag konsequent zu setzen. 11. Selben Tag erteilt Moses dem Volk weitere spezifische Anweisungen bezüglich der rituellen Zeremonie, die nach dem Einzug in das verheißene Land stattfinden sollte. 12. Die Stamm Simeon, Levi, Judah, Issachar, Joseph und Benjamin sollten sich auf dem Berg Gerizim aufstellen, den siegen über das versammelte Volk auszusprechen. 13. Im Gegensatz dazu sollten sich die Stamm Reuben, Gad, Asa, Zebulun, Dan und Naphtali auf dem Berg Ebel positionieren die Angedroten Fluch zu verkünden. 14. Die Leviten hatten die Aufgabe, mit erhobener Stimme zu allen Israeliten zu sprechen und die folgenden feierlichen Erklärungen vor der gesamten Gemeinde abzugeben. 15. Verflucht sei jeder, der ein Gottesbild anfertigt und es heimlich aufstellt, die dies dem Herrn ein Graul ist, das gesamte Volk soll darauf mit Amen antworten. 16. Ein Fluchlich auf dem Genigen, der seinen Vater oder sein Mutter missaktet oder intert, worauf das gesamte Volk sein zu stimmen mit einem Amen geben muss. 17. Verflucht sei die Person, die heimlich die Grenzstein ihres Nächsten beschäbt, im Sichland anzuehnen, und das ganz Volk soll dies mit einem Amen bestätigen. 18. Wer einen blinden absichtlich in die Irre führt und in vom rechten Wege bringt, sieht einen Fluch auf sich, was das Volk durch eine Amen bekraftigen soll. 19. Verflucht sei jeder, der das Recht von Fremden, Weisen oder Witwen beut, und die gesamte Gemeinschaft ist verpflichtet, dazu mit einem Amen zu stimmen. 20. Ein Fluch trefft den Genigen, der mit der Frau seines Vaters schlaft und damit die Ehre seines Vaters verletzt, das Volk soll darauf hin mit Amen antworten. 21. Verflucht sei jeder Mensch, der sexuell Beziehungen mit einem Tier eingeht, worauf das gesamte Volk als Zeichen der Erblennung mit Amen reagieren soll. 22. Wer mit seiner Schwester schlaft, unabhängig davon, ob sie die Tochter seines Vaters oder seiner Mutter ist verflucht, und das Volk soll dies mit Amen bestätigen. 23. Verflucht sei der Genige, der sexuell Beziehungen mit seiner Schwagerin eingeht, und die gesamte Versammlung soll daraufhin mit einem deutlichen Amen antworten. 24. Ein Fluchlich auf jedem, der seinen Mitmenschen heimlich und hinterhaltig ermordet, was das gesamte Volk durch ein gemeinsames Amen bestätigen muss. 25. Verflucht sei, wer sich bestecken lässt, das Blatt eins. Unschuldigen Menschen zu vergießen, das gesamte Volk soll dazu mit einem Amen sein zu stimmen geben. 26. Schließlich ist jeder Verflucht, der die Wort Diocese Gesetzes nicht durch sein Handeln bestätigt, das gesamte Volk soll daraufhin mit Amen antworten.